Wenn man aufwacht, ist die Nacht schwarz wie das Pech statt der Großstadt. Romantik, der Boden voller Dreck. Auch im Sommer ist die Luft hier kälter als man denkt. Denn jeder hat einen Rücken, aber keiner mehr Respekt. Wie ein Scheißschwester, nur die Kugel sind so echt wie die Tränen in den Kissen bei unseren Müttern im Bett. Sag mir, werde ich alt oder packt das mich erst jetzt? Warum gehen wir nicht zusammen, sondern ballern uns nur weg? Ich denk mich in den Himmel, doch hör die Vögel nicht zwitschern. Und statt unser Herz hören wir nur den Teufel flüstern. Paranoia macht einen schlagartig nüchtern. Wir beten vor dem Schlafen, nur schalten nochmal das Licht an. Jeder schreibt sein Schicksal. Also warum gehen wir klauen, statt zu ackern in dem Job, der auf was fit macht? Trauer schreibt Wut auf zu viele Gesichter. Das Ego ist zu groß und die Empathie nicht da. Ein Wort wird ein Schlag wird ein Stich wird ein Finger am Abzug, der ihn auch drückt, Mann. Der Tod wird zu Trauer, Trauer wird zu Hass, Hass wird zu Rache, die einer Mutter ihr Kind nahm. Sinnlos, wir füttern nur das Feuer mit Benzin. Gehen Richtung Hölle, aber träumen vom Paradies. Wollen Frieden im Tod, aber leben einen Krieg. Beten für Hilfe, doch der Teufel sind wir. Sag mir, geben wir einem Bruder lieber Gift als eine Hand, die ihm hilft. Sag mir, warum gönnen wir uns gegenseitig nix? Und warum ist der Teufel immer mit? Sag mir, warum werden wir nicht größer als wir sind? Warum geben wir uns kampflos hin? Sag mir, warum lassen wir die Dunkelheit gewinnen? Aus dem Schatten braucht es nur einen Schritt. 24 Jahre, 24 Stunden Straße. Keine Hoffnung in der Stadt, wo der Tod dich schon erwartet. In der Hut hat niemand Namen, sind gewohnt an all die Narben. Falsche Freunde, falscher Ort, falscher Zeitpunkt, falsche Taten. Er dealt Stuff im Park, an bittergrauen Tagen. Er sieht Menschen, die hier sterben, doch darf niemals was verraten. Ich hol die Kohle ran, guck, ich muss nach oben, Mann. Wie ein Berg, den ich bezwinge und die Fahne in den Boden ramm. Es ist kalt, doch es liegt nicht am Winter. Und auf dem Spielplatz spielen keine Kinder. Grausame Welt, Hauptsache Geld, Hauptsache keine Aussage fällt. Oh mein Herr, wenn wir uns selbst betrügen, selbst belügen, um mehr zu fühlen, nichts mehr genügt. Wir sind schwer zu fühlen, weil wir den Schmerz nicht fühlen. Unser Herz ist kühl. Sag mir, warum geben wir einem Bruder lieber Gift als eine Hand, die ihm hilft? Sag mir, warum gönnen wir uns gegenseitig nix? Und warum ist der Teufel immer mit? Sag mir, warum werden wir nicht größer als wir sind? Warum geben wir uns kampflos hin? Sag mir, warum lassen wir die Dunkelheit gewinnen? Aus dem Schatten braucht es nur einen Schritt. Was passiert, ist nicht einfach für jeden. Du stehst da und wirst umkreist von jenen. Den meisten fehlt Anstand. Zeigen nie das wahre Gesicht, weil sie Angst haben. Ich wahre mein Gesicht. Sitz mit falschen Leuten, niemals an einem Tisch. Es ist alles wie es ist. Schnelles Geld auf der Straße, alles ist Profit. Und ich mach den nächsten Schritt. Handel nicht mehr mit Gift, hab mich wieder im Griff. Und ich mach den zweiten Schritt. Nie wieder Zelle, der Anwalt bekommt nichts. Und ich bleibe wie ich bin. Immer kühl zu den Leuten, weil ich weiß wie sie sind. Folge meinem Instinkt. Bleiben stabil, keiner bleibt liegen. Sag mir, warum geben wir einem Bruder lieber Gift als eine Hand, die ihm hilft? Sag mir, warum gönnen wir uns gegenseitig nix? Und warum ist der Teufel immer mit? Sag mir, warum werden wir nicht größer als wir sind? Warum geben wir uns kampflos hin? Sag mir, warum lassen wir die Dunkelheit gewinnen? Aus dem Schatten braucht es nur einen Schritt. Nur einen Schritt.